And I will read a verse from Psalm 34. Ich lese einen Vers von Psalm 34. That we used a few weeks ago. Den wir vor ein paar Wochen verwendet haben. Verse 17. Vers 17. The righteous cry and the Lord hears. 18. Sie schreien, die Gerechten, und der Herr hört. And delivers them out of all their troubles. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. What does it not say? Was sagt es dort nicht? It doesn't say immediately. Es steht dort nicht sofort. So if you inject that into the promise, wenn du das einwirfst in die Verheißung, then you're setting yourself up for frustration, confusion. Dann bringst du dich in Verwirrung. Yeah, and frustration. Und Frustration. And disappointment. Und Enttäuschung. And maybe even iniquity toward God. Und vielleicht sogar Boshaftigkeit gegen Gott. But God delivers us out of all our distress. Aber Gott befreit uns aus allen Bedrängnissen. Somebody say amen. Amen. Bitte sagt Amen. So let's look at Psalm 44. Schauen wir uns Psalm 44 an. And begin to read. Wir lesen. This is the only psalm where the psalmist actually asserts that he has been faithful to God. Es ist der einzige Psalm, wo der Psalmist mit einbezieht, dass er treu war Gott gegenüber. And he speaks for Israel. Und er spricht von Israel. Verse 1. Vers 1. O God, we have heard with our ears, our fathers have told us the work that you did in their days. 2. Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört, unsere Väter haben uns erzählt, die Großtat, die du gewirkt hast in ihren Tagen. In the days of old. In den Tagen der Vorzeit. You with your own hand drove out the nations. Du hast mit deiner Hand Nationen ausgetrieben. Then you planted them. Aber sie hast du eingepflanzt. You afflicted the peoples. Völkerschaften hast du Schaden zugefügt. Then you spread them abroad. Aber sie hast du ausgebreitet. For by their own sword they did not possess the land. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. And their own arm did not save them. Und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen. But your right hand and your arm and the light of your presence, for you favored them. Sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichtes, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. You are my king, O God. Du selbst bist mein König, O Gott. Command victories for Jacob. Gebiete die Rettungen Jakobs. Through you we will push back our adversaries. Durch dich werden wir niederstoßen unsere Bedränger. What does it not say? Was steht dort nicht? It doesn't say immediately. Es heißt dort nicht sofort. Through your name we will trample down those who rise up against us. Durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. What does it not say? Was steht dort nicht? Immediately. Sofort. For I will not trust in my bow. Denn nicht auf meinen Bogen vertraue ich. Nor will my sword save me. Und mein Schwert wird mich nicht retten. But you have saved us from our adversaries. Denn du rettest uns von unseren Bedrängern. And you have put to shame those who hate us. Und unsere Hasser machst du zu Schanden. In God we have boasted all day long. In Gott rühmen wir uns den ganzen Tag. And we will give thanks to your name forever. Und deinen Namen werden wir ewig preisen. Verse 9. Vers 10. Yet, doch, you have rejected us. Du hast uns verworfen. And brought us to dishonor. Und in Schande gebracht. And do not go out with our armies. Und zogst nicht aus mit unseren Heeren. You cause us to turn back from the adversary. Du ließest uns zurückweichen vor dem Bedränger. Verse 11. You give us as sheep to be eaten. 12. Du gabst uns hin wie Schlachtvieh. Verse 12. You sell your people cheaply. 13. Du verkauftest dein Volk um ein geringes. 13. You make us a reproach to our neighbors. 14. Du machtest uns unseren Nachbarn zum Hohn. In the English 14, you make us a byword among the nations. 15, du machtest uns zum Sprichwort unter den Nationen. 15, all day long my dishonor is before me. 16, den ganzen Tag ist meine Schande vor mir. Vers 16. Because of the voice of him who reproaches and reviles. 17, wegen der Stimme des Schmähers und Lästerers. Now verse 17. All this has come upon us. 18. Dieses alles ist über uns gekommen. But we have not forgotten you. Doch wir hatten dich nicht vergessen. And we have not dealt falsely with your covenant. Noch verraten deinen Bund. Lord, we believe in grace. Herr, wir glauben an die Gnade. We believe in salvation through the blood of Christ. Wir glauben an Errettung durch das Blut Jesu Christi. We believe in the Bible. Wir glauben an die Bibel. That it's your word breathed to us. Dass es dein Wort für uns geatmet ist. We believe in creation. Wir glauben an die Schöpfung. People mock us because of it. Die Leute verspotten uns deswegen. We believe in a heaven and a hell. Wir glauben an einen Himmel und eine Hölle. A judgment. Ein Gericht, that is coming for the unbeliever, das kommt für die Ungläubigen, and a judgment for the believer, und ein Gericht für die Gläubigen. Lord, we've given ourselves to your word. Herr, wir haben uns deinem Wort übergeben. We soul win. Wir gehen evangelisieren. We praise you. Wir preisen dich. We're faithful to you. Wir sind dir treu. We come to church. Wir kommen zur Gemeinde. We even put in the Spende. Wir geben sogar in der Spende. Verse 18. 19. Our heart has not turned back. Unser Herz ist nicht zurückgewichen. And our steps have not deviated from your way. Noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Pfad. Yet you have crushed us in the place of jackals. Dass du uns so zermalmt hast am Ort der Schakale. And covered us with the shadow of death. Und uns bedeckt mit Finsternis. If we have forgotten the name of our God or extended our hands to a strange God, would not God find this out? Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände zu einem fremden Gott ausgestreckt, würde Gott das nicht erforschen? For he knows the secrets of the heart. Denn er erkennt die Geheimnisse des Herzens. Now take special note of verse 22. Jetzt schaut euch 23 ganz besonders an. But for your sake we are killed all day long. Ja, um deinetwillen werden wir umgebracht den ganzen Tag. We are considered as sheep to the slaughter. Als Schlachtvieh werden wir angesehen. Arouse yourself. Erwache. Why do you sleep, O Lord? Warum schläfst du, Herr? Awake. Wache auf. Do not reject us forever. Verwirf uns nicht auf ewig. Is the Lord sleeping? Schläft der Herr? Or did he just not do things immediately? Oder hat er nur Dinge nicht sofort getan? Verse 24. Why do you hide your face? 25. Warum verbirgst du dein Angesicht? And forget our affliction and our oppression. Vergisst unser Elend und unsere Bedrückung. For our soul has sunk down into the dust. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt. Our body cleaves to the earth. Unser Bauch klebt an der Erde. Rise up. Stehe auf. Be our help. Uns zur Hilfe. And redeem us for the sake of your loving kindness. Und erlöse uns um deiner Güte willen. Now flip over to Romans chapter 8. Jetzt gehen wir zu Römer 8. Sounds a lot like us sometimes, huh? Das klingt so wie wir. Oft. Lord, what did I do wrong? Herr, was habe ich falsch getan? When my wife went through that difficult time, als meine Frau durch diese schwierige Zeit 16 ging, years ago, vor 16 Jahren, I was asking the Lord, habe ich den Herrn gefragt, what did I do wrong? Was habe ich falsch gemacht? I mean, I got saved. Ich bin gerettet worden. I followed you. Ich bin dir nachgegangen. From the first day. Nachgefolgt vom ersten Tag an. I lost all of my friends. Ich habe alle Freunde verloren. They all thought that I had lost my mind. Sie haben alle gedacht, ich bin durchgedreht. And I actually did some in a positive way. Und in gewissem Sinn habe ich auch meinen Verstand verloren. I was a different person. Positiv gemeint, ich war eine andere Person. They couldn't understand. Sie konnten das nicht verstehen. I was born again. Ich war wiedergeboren. And then I looked for fellowship. Und dann habe ich nach Gemeinschaft gesucht. I got a Bible. Ich kaufte mir eine Bibel. When I was traveling in the car, I even turned the Christian radio station on. Und wenn ich im Auto gefahren bin, habe ich sogar den christlichen Radiosender angehört. And I thought, Lord, I love you so much. Und ich dachte, Herr, ich liebe dich so sehr. That I will even listen to this music. Dass ich mir sogar diese Musik anhöre. No matter how much it hurts. Egal wie weh das tut. No matter how much my ears scream. Egal wie laut meine Ohren schreien. If you could die for me on that cross, wenn du für mich sterben konntest auf dem Kreuz, I can listen to this music. Dann kann ich mir diese Musik anhören. And I did, day after day after day. Und das habe ich gemacht, Tag für Tag. And I actually began to like it after a while. Und nach einer Weile hat es mir begonnen zu gefallen. It took a couple of decades, but it, you know. Ein paar Jahrzehnte hat es gedauert. And then following like the deer after the water. Und nachfolgen wie der Hirsch dem Wasser entgegen. Going to Bible college. Zur Bibelschule gehen. And facing persecution from the family. Und Verfolgung durch die Familie erleben. And misunderstanding from friends. Und missverstanden werden durch Freunde. And leaving a path of security in the natural. Und einen sicheren Weg verlassen im Natürlichen. To follow the Lord. Um dem Herrn nachzufolgen. Like Abraham. Wie Abraham. And then finishing Bible college. Und dann bin ich fertig geworden mit der Bibelschule. Getting married. Hab geheiratet. Asking for no gifts, just money. Hab keine Geschenke gewollt, nur Geld. So that we could go to the mission field. Damit wir aufs Missionsfeld fahren können. 2 years later, we go to the mission field. 2 Jahre später gehen wir aufs Missionsfeld. And we spend all the money that we had saved. Und wir haben alles Geld ausgeben müssen, was wir gespart hatten. Because other people didn't have money. Weil andere kein Geld hatten. And we were generous. Und wir waren großzügig. We could have bought a piece of property at that time. Wir hätten damals ein Grundstück kaufen können. And started building a house 3 years later. Und 3 Jahre später ein Haus bauen können. But we took it and we invested it in the Lord. Aber wir haben es genommen und in den Herrn investiert. Then we're on the mission field. Dann sind wir auf dem Missionsfeld. And then all of a sudden, und plötzlich, all hell breaks loose. Bricht die ganze Hölle aus. You, Lord, du, Herr, allowed this to happen. Hast das erlaubt. But have you forgotten us? Aber hast du uns vergessen? And this is the way we begin to speak. Und so beginnen wir dann zu sprechen. But if we look at Romans 8, aber wenn wir uns Römer 8 anschauen, Paul brings amazing wisdom into this psalm. Bringt Paulus erstaunliche Weisheit in diesen Psalm hinein. Verse 31. Vers 31. What then shall we say to these things? Was sollen wir nun hierzu sagen? If God is for us, wenn Gott für uns ist, who is against us? Wer gegen uns? He who did not spare his own son, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, but delivered him over for us all, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, how will he not also with him freely give us all things? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? What does it not say? Was steht dort nicht? It doesn't say immediately. Dort steht nicht sofort. Positionally, we have received everything immediately. Positionell haben wir alles sofort empfangen. Epheser 1:3 and 4. Und 4. We have received all spiritual blessings in Christ. Wir haben alle geistlichen Segnungen in Christus empfangen. All spiritual blessings are ours now. Alle geistlichen Segnungen gehören uns jetzt. Joy, Friede, Freude, all of these things are ours. All diese Dinge gehören immediately uns in Christ. Sofort in Christus. But he didn't say that materially. Aber er hat das nicht auf materielle Dinge bezogen. These things come eventually. Diese Dinge kommen nachher, danach. Okay. Verse 33. Vers 33. Who will bring charge against God's elect? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? God is the one who justifies. Gott ist es, der rechtfertigt. Who is the one who condemns? Wer ist der Verdamme? Christ Jesus is he who died. Christus Jesus ist es, der gestorben. Yes, rather, who was raised. Ja, noch mehr, der auferweckt. Who is at the right hand of God. Der auch zur Rechten Gottes ist. Who also intercedes for us. Der sich auch für uns verwendet. Who will separate us from the love of Christ? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Will tribulation? Bedrängnis? Or distress? Oder Angst? Or persecution? Oder Verfolgung? Or famine? Oder Hungersnot? Or nakedness? Oder Blöße? or peril, oder Gefahr, or sword, oder Schwert, just as it is written, wie geschrieben steht, for your sake, um deinetwillen, we are being put to death all day long, werden wir getötet den ganzen Tag. We were considered as sheep to be slaughtered. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. And what the psalmist may not have understood here, und was der Psalmist noch nicht verstanden hat but hier, may have prophesied, aber vielleicht vorausgesagt hat, Paul clearly understands. Versteht der Paulus klar. The psalmist may have been complaining to the Lord. Der Psalmist hat sich vielleicht beim Herrn beklagt. Lord, you know, I wouldn't be persecuted like this if I wasn't following you. Herr, ich wäre doch nicht so verfolgt, wenn ich dir nicht folgen würde. I wouldn't have these financial problems if I had not made decisions to follow your kingdom. Ich hätte diese finanziellen Schwierigkeiten nicht, wenn ich mich nicht dafür entschieden hätte, deinem Königreich zu folgen. I was getting along fine with my parents. Mir ging's gut mit meinen Eltern. Until I came home and said I love Jesus. Wir haben uns gut verstanden, bis ich gesagt habe, ich liebe Jesus. So actually, Lord, it's your fault. Eigentlich, Herr, ist es ja dein Fehler. And it's because of you that all this is happening to me. Und wegen dir passiert mir das alles. But here, aber hier, Paul gives a different sense to it. Gibt Paulus dem Ganzen einen anderen Sinn. For your sake, um deinetwillen, we are being put to death all day long. Werden wir den ganzen Tag getötet. We were considered as sheep to the slaughter. Wie Schlachtschafe. Yes, by the outside observers. Sind wir gerechnet worden? Ja, wenn man es von außen betrachtet. Not by the Lord. Nicht vom Herrn her betrachtet. By those who are looking in. Von denen, die von außen hineinschauen. I remember right in that time in my life. Ich erinnere mich damals. I was in Holland. War ich in Holland. At a seminar. Bei einem Seminar. Just in the depths of despair. In der Tiefe der Verzweiflung. And just sitting on the riverbank, looking at the river. Ich habe am Ufer eines Flusses gesessen und habe dem Fluss zugeschaut. And think, how could this have happened? Und gedacht, wie ist das möglich gewesen? Wie konnte das passieren? By my conscience, I have done everything that I felt I was supposed to do before the Lord. Ich habe vor dem Herrn alles nach bestem Wissen und Gewissen getan. And then Pastor Schaller sat next to me. Dann hat sich Pastor Schaller neben mich gesetzt. And he said, you know, I don't know what to say. Und er sagte mir, weißt du, ich weiß nicht, was ich sagen soll. I just don't know what to say. Ich habe keine Ahnung, was My ich sagen soll. Bleeds, mein Herz blutet. But I have nothing to say. Aber ich kann dir nichts sagen. I'll pray for you. Ich bete für dich. Now look at verse 37. Schauen wir uns 37 an. But in all these things, aber in diesem allen, we overwhelmingly conquer through him who loved us. Sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. We don't just conquer. Wir überwinden nicht nur. It's hupo nike. Es ist hupo nike. We more than conquer. Wir sind mehr als Überwinder. I mean, if we saw a pitbull and a Rottweiler fight, wenn wir einen Pitbullen und einen Rottweiler kämpfen sehen, and maybe it was a small pitbull, so the Rottweiler just ate him up. Vielleicht war es ein kleiner Pitbulle, also hat der Rottweiler ihn kaputt gemacht. We say the Rottweiler conquered. Also wir sagen, der Rottweiler hat gewonnen. An elephant and a rhinoceros. Ein Elefant und ein Rhinoceros. I don't know who would win. Ich weiß nicht, wer gewinnen würde. The rhino, maybe. I don't know. Vielleicht das Rhinoceros. How about a lion and a tiger? Oder ein Löwe und ein Tiger? Or a grizzly bear and a lion? Oder ein Grizzlybär und ein Löwe? The grizzly bear conquered. Der Grizzlybär hat gewonnen. But this is not what it's talking about. Aber darüber spricht das nicht. How about like a rhinoceros against a rabbit? Es geht um einen Rhinoceros gegen einen Hasen. Would the rhino be more than a conqueror? Wäre das Rhinoceros mehr als ein Überwinder? Like this word more than a conqueror. Dieses Wort mehr als ein Überwinder. Means there was no contest. Bedeutet, da gab es gar keinen keinen Streit. There was not a contest. It was not even like something you could measure. Da gab es nichts, keinen Wettkampf. Es gab nichts, was man messen könnte. Right? I mean, you could almost measure an elephant against a a rabbit. Man könnte fast einen Elefanten gegen einen Hasen messen. It would take the elephant a little time to catch him, and then all of a sudden. Es würde ein bisschen dauern, bis der Elefant den Hasen zermalmt. But how about a elephant against a cockroach? Aber wie wär's mit einem Elefanten gegen eine Kakerlake? I mean, that's like it's like, hey, I conquered. Das wäre so komisch. Ich habe gewonnen. No, you were more than a conqueror. I'll tell you that much. Du warst mehr als ein Überwinder. This was like a total mismatch here. I mean, come on. Das war ein schlechter Wettkampf. That cockroach couldn't even run. There was nowhere to go. Diese Kakerlake konnte nicht mal wegrennen. It was like, that's it. More than a conqueror. Mehr als ein Überwinder. Like a aircraft carrier against a rubber duck. Wie ein Flugzeugträger gegen eine Gummiente. Yeah, I mean more than a conqueror. Mehr als ein Überwinder. Like it's like, what are we talking about here? Worüber sprechen wir hier? And this truth that through Christ. Und diese Wahrheit, dass durch Christus. It's not even a contest. Ist es nicht einmal ein Wettkampf? That in everything. Dass in allem through Christ, durch Christus, we are not just conquerors. Wir nicht nur Überwinder sind. We, you know, we conquered. Wir haben überwunden. No, that's a complete understatement. Nein, das kommt der Sache nicht, wird der Sache nicht gerecht. You're not getting the picture. Du verstehst das Bild nicht. We didn't conquer. Wir haben nicht überwunden. There was no contest. Es gab gar keinen Wettkampf. We are more than conquerors. Wir sind mehr als Überwinder. Through Christ. Durch Christus. In all of these things. In all diesen Dingen. This is a marvelous, magnificent promise. Das ist ein erstaunliches, großartiges Versprechen, that we should hold on to with all of our hearts. An das wir uns mit ganzem Herzen halten sollen. Don't insert the word immediately. Füge nicht das Wort sofort hinzu. But sooner or later, sondern später, God is going to prove that he is in every situation. Wird Gott beweisen, dass er He's in the situation. Dass er in der Situation ist. And it's through Christ. Und es ist durch Christus. So 2 Corinthians 2:14. 2. Korinther 2:14. He always leads us in triumph. Er führt uns immer im Triumphzug. Always in Christ. Immer in Christus. Now look at verse 38. Vers 38. For I am convinced. Denn ich bin überzeugt. Neither death nor life nor angels nor principalities, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, nor things present nor things to come, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nor powers nor height, weder noch Mächte, weder Höhe, nor depth noch nor Tiefe, any created thing, noch irgendein anderes Geschöpf, will be able to separate us from the love of God, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, which is in Christ Jesus. Die in Christus Jesus ist. And I would just add. Und ich möchte hinzufügen. The love of Christ, die Liebe Christi, the love of God, die Liebe Gottes, that is expressed in the circumstances of life, die sich in den Lebensumständen ausdrückt, in Christ. In Christus. Nothing can separate us from the love of God in every circumstance of life. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in jeder Lebenssituation. But if we inject immediately into the text, aber wenn wir dem Text das Wort sofort hinzufügen, then we wind up in Psalm 44. Dann landen wir in Psalm 44. Lord, what did I do wrong? Herr, was habe ich falsch gemacht? I went to Bible college. Ich bin zur Bibelschule gegangen. I'm at the prayer meetings. Ich gehe zu den Gebetstreffen. I go door to door. Who else goes door to door? Ich gehe sogar von Tür zu Tür. Wer sonst macht das schon? Lord, I was memorizing Romans in German. Herr, ich habe den Römerbrief auf Deutsch auswendig gelernt. I did 4 chapters. Ich habe 4 Kapitel geschafft. Show me another person in Austria that did that. Zeig mir einen anderen in Österreich, der das getan hat. And the Lord says, I'll show you 7,000 who did that. Und der Herr sagt, ich zeig dir 7,000, die das getan haben. It's like, really? Wirklich? Really? Wirklich? You're not the only one I'm working in. Du bist nicht der Einzige, in dem ich wirke. You're not the only one that went door to door. Du bist nicht der Einzige, wer von Tür zu Tür You're geht. Not the only one that's sharing their faith. Du bist nicht der Einzige, der anderen von Gott erzählt. You are not the only one that has been faithful to me. Du bist nicht der Einzige, der mir treu ist. There are thousands of others. Es gibt tausende andere. But I have a purpose in this. Aber ich habe eine Absicht in dem. And I want you to be absolutely 1000% sure. Und ich möchte, dass du 1000%ig absolut sicher bist. That in every circumstance. Dass in jedem Umstand, whether it's tribulation or distress, ob es Gefahr ist oder Angst, or persecution, oder Verfolgung, or a sword, oder ein Schwert. What are you gonna do with that sword? Was machst du mit dem Schwert? I'm gonna kill you. Ich werde dich umbringen. Oh. And the Lord says in all things. Und der Herr sagt in allen Dingen. In all things. In diesem allen. And when Paul und als Paulus was martyred, den Märtyrertod starb, in all things. In allen Dingen. There's nothing that can happen. Es gibt nichts, was passieren kann. Where God cannot fulfill his purpose. In dem Gott seine Absicht nicht erfüllen kann. And this is the whole issue. Und darum geht es. What is God doing? Was macht Gott? Number one. Erstens. And number two, God sensitizes us to his love through trouble. Und zweitens, Gott macht uns einfühlsam gegenüber seiner Liebe. Yeah, he sensitizes us. Er macht uns einfühlsam. The devil wants to desensitize us. Sensibel gegenüber seiner Liebe. Der Teufel möchte, dass wir nicht sensibel sind. Do you know what the word desensitized, like you don't feel it anymore, right? Abstumpfen. Right? You're desensitized. Wenn man nicht mehr spürt. Right? The devil wants to desensitize us to God's love. Der Teufel möchte uns Gottes Liebe gegenüber abstumpfen. He wants circumstances just to be, we just live our lives like the church of Laodicea. So dass wir unser Leben nur wie die Gemeinde von Laodicea leben. We're rich, we're wealthy. Wir sind reich. It's increasing. Es vermehrt sich. Everything's wonderful. Alles ist wunderbar. And the Lord says, wait a minute. Und der Herr sagt, na warte mal. You are blind. Du bist blind. Wretched. Ärmlich. Poor. Arm. Miserable. Elend. And naked. Und bloß. Buy from me gold out of the fire. Kaufe von mir Gold, das durchs Feuer gegangen ist. We all know that through trouble, wir alle wissen, dass durch Schwierigkeiten we are sensitized to God. Wir Gott gegenüber mehr einfühlsam werden. Or we become bitter. Oder sonst bitter werden. We have a choice. Wir haben die Wahl. And Hebrews 12:15. Hebräer 12:15. Many people become bitter. Many believers. Viele Gläubige werden bitter. A root of bitterness springs up. Eine Wurzel der Bitterkeit One wächst. Of two reasons. Aus einem von zwei Gründen. Because of unbelief. Wegen Unglaube. Or because of a mistruth or a lie. Oder einer Lüge. They don't believe what they know is true. Sie glauben nicht das, von dem sie wissen, dass es wahr ist. Or they're believing something that's not true. Oder sie glauben etwas, was nicht wahr ist. God, you promised you would deliver me out of all my trouble. Gott, du hast versprochen, mich aus allen meinen Bedrängnissen zu befreien. And all I have is trouble. Und alles, was ich habe, ist aber Schwierigkeit. Und ich war doch treu dir gegenüber. I mean, come on. Na, ich habe so viel aufgegeben. Ich hätte dies und das machen können. Ich hätte diese Person heiraten können, die ungerettet ist und habe es nicht getan. Ich will mich ja nicht beschweren. Aber ich dachte, dass es mir gut gehen wird. Gott hat eine Absicht. For his sake. Um seinetwillen. We have been delivered unto death. Sind wir dem Tod ausgeliefert? Why? 2 Corinthians 4:12. Werden wir ausgeliefert? Warum? Zweitens. Death works in and life unto others. Der Tod wirkt in uns und das Leben dem anderen gegenüber. Verse 11. Vers 11. We are always delivered unto death for Jesus' sake. Wir werden um Christi willen immer dem Tod ausgeliefert, that the life of Christ might be manifested. Damit das Leben Christi sich beweist. We become sensitized to wir his love. Werden sensibel gegenüber, gemacht and gegenüber other seiner people Liebe. Become sensitized to the love of God in us. Und andere werden sensibel gegenüber der Liebe Gottes in uns. In all these things. In all diesen Dingen. This is what God has sworn to. Darauf hat Gott geschworen. In all of these things, be confident. In all diesen Dingen sei getrost. I know it hurts. I know it hurts. Ich weiß, dass es weh tut. I know what pain is. Ich weiß, was Schmerz ist. The Lord would say, I've been to the cross. I know all about that. Sagt der Herr, ich war am Kreuz. Ich kenne das alles. But look what came out of the cross. Aber schau, was aus dem Kreuz hervorgegangen ist. Salvation for the entire world history. Errettung für die ganze gesamte Weltgeschichte. And if things don't look the way you think they should look, und wenn die Dinge nicht so ausschauen, wie du denkst, dass sie ausschauen sollen, trust me, vertraue mir, that I'm doing something. Dass ich etwas tue. If I don't do it immediately, wenn ich es nicht sofort tue, it's because the plan is bigger than you think. Ist das, weil der Plan größer ist, als du denkst. So we trust him. So vertrauen wir ihm. In all these things, in all diesen Dingen, in them, in ihnen, we are more than conquerors. Through him. Sind wir mehr als Überwinder durch ihn. It's not through me. Es ist nicht durch mich. It's not through my arm. Es ist nicht durch meinen Arm. It's not through my bow. Nicht durch meinen Bogen. It's not through my sword. Nicht durch mein Schwert. But it's through him. Sondern durch ihn. Okay, Lord, thank you. Okay, Herr, danke. That this is going somewhere. Dass das mich wohin bringt. This is going to bring some kind of a blessing. I don't know. Das wird irgendeinen Segen bringen. Ich weiß es nicht. Gosh, I hate persecution. Ich hasse Verfolgung. Ach. And now the sword. What's that sword all about? What do you want to do with that sword? Und jetzt das Schwert auch noch. Was willst du denn damit? And peril. Und Gefahr. Peril means that somebody's out to kill you. Gefahr bedeutet, jemand ist right? darauf aus, dich umzubringen. Or death is right around the corner. Oder der Tod wartet genau gleich um die Ecke. Shipwrecks and all kinds of stuff. Schiffbruch und solche Sachen. But he said, hey, in all of these things, und du sagst, hey, in all diesen Dingen, nothing can separate us, nichts kann uns trennen from God's love, von Gottes Liebe, in his purpose for our life, in seiner Absicht für unser Leben, nothing. Nichts. Isn't that a great promise? Ist das nicht eine großartige Verheißung? We are more than conquerors. Wir sind mehr als Überwinder. Meaning it's not even a contest. Es bedeutet, da gibt es nicht einmal einen Wettkampf. By faith. Im Glauben. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. We're growing and we thank you for your patience. Wir wachsen und wir danken dir für deine Geduld. We're learning. Wir lernen. We've seen you work through circumstances. Wir haben gesehen, wie du durch Umstände wirkst. We've complained. Wir haben uns beschwert. We've been angry. Wir waren wütend. We've wondered if you were there. Wir haben uns gefragt, ob du da bist. And then you were. Und du warst es. And you worked miracles. Und du hast Wunder gewirkt. And you turned situations for the good. Und du hast Situationen zum Guten gewendet. We thank you for that. Wir danken dir dafür. Lord, thank you for what you're doing. Herr, danke für das, was du tust. And how you care for every situation that we're in. Und wie dir jede Situation wichtig ist, in der wir uns befinden. No matter how small or how big. Egal wie klein oder wie groß. Thank you, Lord. Danke, Herr. That we have victory through you. Dass wir den Sieg haben durch dich. It's no contest. Es ist kein Wettkampf. Thank you for this security. Danke für diese Sicherheit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.